Der Verführer aus Die frühen Grenzen von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Verführer. Ich weiß nicht mehr, wie mein Leben war, bevor ich die Frauen kannte. Ich weiß nur, ein dunkles Beben war in meinem Blute, wenn ich zur Nacht aus einem lockenden Traum erwacht, die Dinge mit fremden Namen nannte. Da warf ich mein Fieber in Bücher und Bild, bis sie mir ganz gehörten. Durch die Gassen stürmte ich wild und durch die dunkelnden Gärten. Alle Dinge, die ich berührte, schienen mir Rätsel und raunende Worte. Ich fühlte vor mir die offene Pforte und war doch zu zag, die andern zu fragen, wohin sie mich führte. Und wußte es endlich an einem Tag. Kaum sinn ich noch, wer die erste war, von der mir die wilde Erkenntnis kam. Mir ist nur, als ob ihr gelöstes Haar mich manchmal wie flüsternder Duft umwehte und ihre sterbende Mädchenscham noch einmal in meine Augen flehte. Doch ich nahm sie hart, wie Tiere ihr Opfer packen, nahm sie in trotziger Knabenart da, durch den Schleier der Wollust sah ich glühend nah ihr Auge in eigenem Lichte flackern. Dieser seltsame Blick, von Hass und Qual ein brennender Stoß und doch namenlos, glänzend von einem quellenden Glück, tiefster Traum dem Trotze gepaart, als zitterten diese gierigen Augen, mit ihrem Hasse mich in sich zu saugen, als ob das Feuer, das rot sie durchrollte, mich ganz in den Flammen vernichten wollte. Und ein tolles Verlangen hat mich gedrängt, in allen Frauen, ewig nur mehr diesen Blick zu schauen, tiefste Sehnsucht begehrendes Grauen, Weigern und Wille und Widerstand, funkelnd in einem einzigen Brand, und die singende Hand und über den Wangen, wie stürzende Welle das rote Verlangen, die wilde Minute, da allen Sinnen das Band zerreißt und lodernd im Blute die Flamme des ewigen Willens kreist. Seit jenem Tage habe ich verlernt, die laue Anmut der Städte zu sehen, die Wolken, die über die Wälder wehen, mit den Frühlingswinden über das Feld erschauernd zu gehen. Mein Himmel ist mehr mit Frauen besternt und schwingt um mich als ewige Welt. An ihnen zähle ich Stunden und messe Tage und Taten nach ihrem Maß. Denn der Tag, an dem ich keine besessen, ist einer, an dem ich zu leben vergaß. O, von des Dunkeln singendem Pfad leise schauernd ins blaue Bad ihrer weißen Leiber zu gleiten und von ihren vollen atmenden Brüsten wie von weichen Wellen gehoben zu den fernen lockenden Küsten unbekannter Lüste zu rollen, ganz in die purpurnen Tiefen der schwülen, fremden Seelen sich einzuwühlen. Und dann des Morgens die schimmernden Ranken, ihre Arme, die wild mich umblühten, sanft zu lösen von atmender Brust, nicht mehr zurücksehen, nicht mehr ihr danken, vorwärts fiebernd mit neu erglühten, sinnen fort in die Ferne zu wandern, hin zu den andern, harrenden Meeren der ewigen Lust. Mein Weg geht weiter, ich halte nicht Rast. Der sehnenden Schrei, der stöhnenden Fluch, der verlassenen Schmach hetzt mir nach, doch schrill wie ein Tuch reißt hinter mir mein Leben entzwei, dem Unbekannten bleib ich nur Gast, was ich erstrebte, ist nicht mehr Begehr, was ich erlebte, leb ich nicht mehr. Mein Weg geht weiter wie durch den Wald, Gottes zornige Stürme brechen, ich werde nicht alt, die Gewalt der Sehnsucht befeuert, mein Blut und erneuert, den Willen den tausend Siegen nicht schwächen, denn jenes tiefste Geheimnis ist mein, zu sein, wie das Feuer kalt funkelnd im Edelstein, Glut aus allen Poren versprühend und nie doch verglühend. Der Atem von jenen, die ich bewältigt, hat meine Kraft nur vertausendfältigt. Meine Seele flammt von der andern Licht, sie funkelt und doch, sie verzehrt sich nicht. Sie aber reißen sich nicht mehr los, in allen den andern, die später kamen, liebt ihre Seele nur meinen Namen. Aus zuckendem Schoß werfen sie Kinder ins Leben hinein. Die sind nicht mein und ziehen doch nur meine Träume groß. In ihren Augen glimmen die Funken von meinen Gelüsten und sie saugen das Fieber aus ihrer Mütter Brüsten. So kreist mein Wille in ewiger Flut. Sie erben die Glut, und stumm schon hinter des Todes Türen werd ich noch tausend Frauen verführen. Aber manchmal scheint dies alles so klein, denn hart vorüber am suchenden Blick laufen Straßen ins Land zurück, und Städte mit vielen Menschen sind irgendwo weit hinter Woge und Wind, und viele Frauen müssen dort sein, sanfte Frauen, mit wiegendem Gang und heiße, von vielen Träumen ermattet, Kinder, in deren Abendgesang ein erster fremder Gedanke schattet. Alle haben mich nie gesehen, alle müssen erglühend vor mir stehen, der Gedanke verstört, mein Glück, das nicht alles mir gehört. Ich will es nicht denken, dass Frauen sich auch an andere verschenken. Ich wollte sie alle an meinen Händen, alle fühlen wie funkelnde Ringe, alle besitzen und alle verschwenden. Ich möchte die Welt wie ein glühendes Weib an meine verlangende Seele betten und ihren Leib mit den Flammen meiner zwei Arme umketten. Alles, was lebt und lockt in den Dingen, möchte ich wie eine Frau bezwingen. Doch was ich erfasse, es ist nur Teil, die Sehnsucht, der ewig glühende Pfeil, ob ich ihn rastlos ins Ferne versende, ewig schmettert sein Schwung am Ende, bodenwärts und bohrt sich brennend ins eigene Herz. Ende von Der Verführer.